Abschnitt 42 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 42. Das Berliner Verbrechertum Teil 1. Der Mordprozess Knitelius vor dem Schwurgericht zu Magdeburg. Das große Publikum geht den in Lumpen gehüllten Gestalten möglichst weit aus dem Wege. Es meidet, soweit es angänglich ist, die Fürstadtstraßen der Millionenstadt, in denen vielfach Armut, Not, Elend, Laster und Verbrechen ihre Heimstätte haben. Das große Publikum weiß wohl, dass es weit draußen in den Vorstädten Berlins ein städtisches Obdach, genannt die Palme und die Wiesenburg, letzteres ein von edlen Menschenfreunden wie Gustav Tölde, Paul Singer und anderen, im Jahre 1869 errichtetes Asyl für Obdachlose gibt, in die Jahr aus Jahr ein allabendlich Männer, Frauen und Kinder in großen Scharen strömen, da sie weder ein Heim besitzen noch ein Stückchen Brot zu essen haben. Allein, wo diese Stätten der Armut belegen sind, wissen zumeist selbst nicht die geborenen Berliner. Die in Lumpen gehüllten Stammgäste der Vorstadtkaschemmen und Nachtasyle sind aber keineswegs sämtlich Verbrecher oder Arbeitsscheue. Vielfach sind es Leute, die einstmals bessere Tage gesehen haben und gänzlich unverschuldet zu Bettlern herabgesunken sind. Es gibt unter diesen Unglücklichen auch viele, die gern arbeiten wollen, aber vergeblich nach Arbeit suchen. Wer die Hauptstraßen der Residenz durchschreitet und die prächtig dekorierten Schaufenster in Augenschein nimmt, der ahnt nicht, welch furchtbare Nachtseiten das prächtige Berlin in den entlegenen Vorstadtstraßen birgt. Allein die Verbrecher in Lumpen gehüllt sind wenig gefährlich. Man kann ihnen aus dem Wege gehen. Die Polizei hat auch ein scharfes Auge auf diese Leute. Das große Publikum ahnt aber zumeist nicht, dass die gefährlichen Verbrecher in elegantester Kleidung mit durchaus weltstädtischen Manieren sich in den Hauptstraßen bewegen und Stammgäste der feinsten, im Herzen Berlins belegenen Lokale sind. In der Straße unter den Linden, und zwar an der Südseite, in allernächster Nähe des russischen Botschaftspalais, existierte viele Jahre das Café Westminster, ein hoch elegantes Café mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet. In diesem Café bestand die große Mehrzahl der ständigen Besucher aus notorischen Verbrechern gefährlichster Art. In Kreisen der Kundigen wurde dies Café das Verbrechercafé genannt. Man konnte dort Ringnepper, Pfandscheinschieber, Juwelenschieber, Einbrecher, Falschspieler, Taschendiebe, elegante Zuhälter, ganz besonders nachmittags zur Kaffeezeit, aber auch in den Abend- und Nachtstunden in großer Zahl antreffen. Selbstverständlich fehlte auch die zu diesen Leuten gehörende Damenwelt nicht. Diese Menschen, die aller ehrlichen Arbeit grundsätzlich aus dem Wege gehen, aber trotzdem ein zumeist geradezu schwelgerisches Leben führen, kennen sich vielfach untereinander und wissen womöglich auch die Leistungsfähigkeit der Einzelnen zu beurteilen. Der Unkundige, der ein solches Café besucht, hat jedoch gewöhnlich keine Ahnung, in welche Gesellschaft er geraten ist. Das Café Westminster ist seit einiger Zeit in ein solides Restaurant umgewandelt worden. Es gibt aber in Berlin noch eine unendlich große Zahl anderer eleganter Cafés, in denen die feine Verbrecherwelt verkehrt. Auch zu Lebzeiten des Café Westminster gab es zahlreiche andere Cafés, in denen die feine Verbrecherwelt anzutreffen war. Diese Menschen beschränken ihre Tätigkeit keineswegs auf Berlin. Die hauptstädtischen Gefilde sind dieser Art von Verbrechern bei weitem nicht ergiebig genug. Die Stammgäste der Berliner Verbrecherkaste sind oftmals plötzlich auf einige Zeit spurlos verschwunden. Wenn sie wieder in feinster Toilette in ihrem Berliner Stammcafé, womöglich am Arme einer hocheleganten gekleideten, feschen jungen Dame erscheinen, sich in schwellenden Polstersesseln wiegen und mit Grandessa ihren Mokka schlürfen, da liest man vielleicht, in irgendeiner Provinzstadt sei ein großer Einbruch oder gar ein Raubmord verübt worden. Der oder die Täter sind unerkannt entkommen. Der Unkundige ahnt nicht, dass der feine Herr mit dem goldenen Pinschenes, der an der Seite einer hübschen jungen Dame ihm gegenüber auf dem Sofa sitzt, der Einbrecher oder gar der Mörder ist, von dessen ruchloser Tat er soeben durch die Zeitung Kenntnis erhalten hat. Zu den Stammgästen des Café Westminster gehörte vor einigen Jahren ein netter junger Mann namens Otto Knitelius. Sein einnehmendes Äußere war im höchsten Grade vertrauenerweckend. Oftmals erschien er am Arm einer bildschönen, schneidigen, äußerst schick gekleideten jungen Dame. Zu dem Paar gesellte sich vielfach ein sehr netter junger Mann, ebenfalls in eleganter Kleidung, namens Edwin Nitter. Knitelius und Nitter stammten aus guter Familie, sie waren aber beide geborene Verbrecher, die selbst vor einem Morde nicht zurückschreckten. Ihre Haupttätigkeit übten sie, wie viele andere ihres Schlages, in der Provinz aus. Knitelius, von Hause aus Kaufmann, war im Hauptberuf Juwelenschieber, im Nebenberuf aber Einbrecher. Nitter, ebenfalls ein junger Handlungsbeflissener, war in dem Grützmacherschen Detektivbüro in Berlin angestellt. Bisweilen bat er um einen längeren Urlaub. Dann verschwand er mit Knitelius aus dem Getriebe der Weltstadt. Nach einigen Wochen kehrten beide mit fröhlichen Gesichtern zurück. Sie hatten in Breslau, Posen und anderen größeren Provinzstädten bei Tage Juwelenpfandscheine verkauft und des Nachts Einbruchdiebstähle verübt, die sehr einträglich gewesen sein müssen. Denn wenn sie von ihrer Kunsttournee zurückkehrten, da hatten sie Geld wie Heu. Ende Oktober 1908 beschloss das Kleeblatt, eine Tournee nach Magdeburg zu unternehmen. Am Sonntag, den 25. Oktober 1908, nachmittags gegen 5 Uhr, der Abend war bereits hereingedämmert, da flutete in der Hauptstraße Magdeburgs am breiten Weg ein sehr zahlreiches, festlich gekleidetes Publikum. Unter der Menge befanden sich Knitelius und Nitter. Sie kamen aus einem Café und blieben vor der bereits geschlossenen Hirsch-Apotheke stehen. Diese Apotheke hatten sie sich zum Operationsfeld auserkoren. Ob sie die Absicht hatten, sich Betäubungsmittel anzueignen oder Geld zu rauben, ist nicht festgestellt. Der Umstand, dass die Apotheke geschlossen war, bildete für die Berliner Einbrecher keinen Hinderungsgrund. Im Gegenteil. In eine offenstehende Apotheke wären sie nicht eingedrungen, da das zu gefahrvoll gewesen wäre. Sie hatten den Grundsatz, nur in geschlossene Räume einzubrechen, da diese gewöhnlich menschenleer sind. Mit Hilfe ihrer Einbruchswerkzeuge war es ihnen ein leichtes, vom Hausflur aus in die Apotheke zu gelangen. Der Apothekenbesitzer namens Radke, ein unverheirateter Herr in mittleren Jahren, dem seine Schwester die Wirtschaft führte, wohnte im ersten Stock, dicht über der Apotheke. Er war gerade vom Nachmittagsschlaf erwacht, da vernahm er ein starkes Geräusch, das zweifellos aus seiner Apotheke kam. Nichts Böses ahnend, eilte er im Schlafrock und Pantoffeln hinunter. Da er zwei elegant gekleidete junge Leute erblickte, glaubte er im ersten Augenblick, die Apotheke sei nicht vollständig geschlossen gewesen, und die jungen Herren seien in harmloser Weise in die Apotheke eingetreten, um etwas zu kaufen. Er rief deshalb den Leuten einen freundlichen »Guten Abend« zu. Aber sehr bald merkte er, dass er es mit Einbrechern zu tun hatte. Er rief deshalb »Hilfe!« In diesem Augenblick krachte ein Schuss. Apotheker Radke brach blutüberströmt zusammen. Obwohl sogleich eine Anzahl Leute herbeigeeilt kamen, gelang es den beiden Einbrechern, unerkannt zu entkommen. Nitter, von einer großen Menschenmenge verfolgt, hatte das Missgeschick, über einen Rinnstein zu stürzen. Er konnte infolgedessen ergriffen und der Polizei übergeben werden. Dagegen war Knitelius im Menschengetümmel spurlos verschwunden. Der unglückliche Apotheker Radke hatte einen Schuss in den Bauch erhalten. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist er trotz aufopferndster Pflege nach einigen Tagen gestorben. Nitter wurde im Mai 1909 wegen eines vollendeten Einbruchdiebstahls in Breslau sowie wegen versuchten Einbruchdiebstahls in die Magdeburger Hirschapotheke von der Magdeburger Strafkammer zu 6 Jahren Zuchthaus, 10 Jahren Ehrverlust und Zulässigkeit von Polizeiaufsicht verurteilt. Knitelius aber war und blieb trotz aller Bemühungen der Magdeburger und Berliner Kriminalpolizei verschwunden. Er wurde in einer Weise, wie es nur selten von der deutschen Polizei geschieht, durch alle Erdteile verfolgt. Endlich im November 1910 gelang es, Knitelius in Brasilien zu verhaften. Er wurde auf Ersuchen des Auswärtigen Amts ausgeliefert und nach Magdeburg gebracht. Am 6. März 1911 hatte er sich vor dem Magdeburger Schwurgericht wegen Mordes zu verantworten. Den Vorsitz des Gerichtshofs führte Geheimer Justizrat Landesgerichtsdirektor Goldschmidt. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Schütte. Die Verteidigung führte als Offizialverteidiger Rechtsanwalt Dr. Boré, Magdeburg. Der Angeklagte Knitelius war mittelgroß, schlank, brünett und auffallend blass. Er hatte einen gut gepflegten dunklen Schnurrbart und machte einen schneidigen Eindruck. Knitelius gab auf Befragen des Vorsitzenden an, er sei am 16. November 1884 zu Offenbach am Main geboren, katholischer Konfession und unbestraft. Er sei vollständig unschuldig. Er sei niemals in Magdeburg gewesen. Seine Eltern hatten in Offenbach einen offenen Verkaufsladen. 1894 starb sein Vater. Seine Mutter führte das Geschäft weiter. Er habe in Offenbach die Realschule besucht. Er wollte das einjährig Freiwilligenzeugnis erreichen, sei aber kurz vorher von der Schule gegangen, weil er von einem Lehrer geschlagen wurde. Er habe alsdann die Kunstgewerbeschule besucht und sei mit 17 Jahren in ein Handlungshaus als Lehrling eingetreten. Einige Zeit darauf sei er nach Frankfurt am Main gegangen und habe dort mit Juwelen und Goldwaren gehandelt. Vorsitzender: Sie haben bereits zugegeben, dass Sie in Frankfurt sehr viel mit Damen der Halbwelt verkehrten. Angeklagter: Jawohl. Vorsitzender: Sie sollen in Frankfurt auch viel mit Verbrechern verkehrt haben und Mitglied einer internationalen Einbrecherbande gewesen sein? Angeklagter: Das ist unwahr. Vorsitzender: Es wird von Zeugen bekundet werden. Sie gingen 1906 nach Berlin und haben dort auch viel in Verbrecherkreisen verkehrt? Angeklagter: Das ist auch unwahr. Vorsitzender: Von was haben Sie in Berlin gelebt? Angeklagter: Ich wurde von meiner Mutter unterstützt. Vorsitzender: Sie haben Reisen durch ganz Deutschland unternommen? Angeklagter: Ich begleitete eine Dame. Vorsitzender: Wer war die Dame? Angeklagter: Ich will den Namen nicht nennen. Vorsitzender: Wer bestritt die Reisekosten? Angeklagter: Die Dame. Vorsitzender: Die Berliner Polizei hatte sie längst beobachtet und hielt sie für den gefährlichsten internationalen Einbrecher. Die Berliner Polizei ist der Ansicht, sie haben die Reisen nur unternommen, um Einbrüche zu begehen. Angeklagter: Das ist vollständig falsch. Vorsitzender: Sie haben sich in Berlin Turban genannt. Angeklagter: Das ist richtig. Ich tat dies, weil ich viele Juwelen versetzte. Vorsitzender: Sie haben sich in Weißensee bei Berlin als wohnhaft angemeldet, wohnten aber in Berlin. Angeklagter: Ich tat dies, da ich auch in Weißensee Juwelen versetzen wollte und die dortigen Pfandhäuser nur von Bewohnern Weißensees Wertsachen in Versatz nehmen. Vorsitzender: Wann sind Sie von Berlin fortgegangen? Angeklagter: Am 27. Oktober 1908. Vorsitzender: Am 25. Oktober 1908 ist der Apothekenbesitzer Rathke in Magdeburg ermordet worden. Bleiben Sie dabei, dass Sie niemals in Magdeburg waren? Angeklagter: Jawohl, ganz entschieden bleibe ich dabei. Vorsitzender: Wie erklären Sie es sich, dass die Berliner Kriminalpolizei, als sie von dem Verbrechen in Magdeburg hörte, sofort der Überzeugung Ausdruck gab, das kann nur Knitelius gewesen sein, denn dieser arbeitet immer mit Nitter zusammen. Angeklagter: Das ist ein Irrtum. Der Angeklagte erzählte alsdann weiter auf Befragen des Vorsitzenden, eines Abends sei ihm ein Herr in Berlin nachgefahren und habe ihm mehrere Stunden Fensterpromenade gemacht. Das war ein Herr von P. Dieser hatte ihm 10.000 Mark geboten, wenn er ihm ein Jahr lang Fräulein Bethke überlasse. Vorsitzender: Es war wohl umgekehrt. Sie verlangten für die Bethke 10.000 Mark. Angeklagter: Jawohl. Vorsitzender: Sie wohnten damals mit der Bethke zusammen? Angeklagter: Jawohl. Vorsitzender: Sie haben Herrn von P. schließlich geschrieben, dass er sich des Bruches des Ehrenwortes schuldig gemacht habe, weil er Ihnen die 10.000 Mark nicht gegeben hatte. Angeklagter: Hauptsächlich, weil er Fräulein Bethke länger behielt, als er versprochen hatte. Vorsitzender: Sie haben in Berlin stets Waffen bei sich geführt? Angeklagter: Das ist richtig. Vorsitzender: Weshalb hatten Sie die Waffen? Angeklagter: Einmal fürchtete ich die Rache des Herrn von P. und andererseits fürchtete ich, Einbrecher könnten mir meine Juwelen stehlen. Vorsitzender: Was hatten Sie für Waffen? Angeklagter: Eine Browning-Pistole. Vorsitzender: Eine Zeit lang hatten Sie auch einen Hammer? Angeklagter: Jawohl. Vorsitzender: Hatten Sie nicht auch Einbruchwerkzeuge? Angeklagter: Nein. Vorsitzender: Sie sind nun am 27. Oktober 1908 plötzlich aus Berlin spurlos verschwunden und erst nach länger denn 2 Jahren in Rio de Janeiro aufgetaucht. Selbst Ihre Mutter wusste Ihren Aufenthalt nicht. Wie erklären Sie das? Angeklagter: Ich hatte mich in Weißensee bei Versatzgeschäften strafbar gemacht. Deshalb verließ ich eiligst Berlin. Vorsitzender: Sie werden doch zugeben, dass es ungemein auffallend ist, dass Sie gerade zu der Zeit aus Berlin und aus Deutschland verschwanden, nachdem hier der Apothekenbesitzer Rathke ermordet war. Angeklagter schwieg. Auf ferneres Befragen äußerte der Angeklagte, er habe, als er aus Berlin flüchtete, zunächst verschiedene Hauptstädte Europas besucht. Von Lissabon sei er nach Monte Carlo gereist, um die Dame, mit der er gereist war und die sich dort eines Lungenleidens wegen aufhielt, zu besuchen. Vorsitzender: Wie lange waren Sie in Monte Carlo? Angeklagter: 8 Wochen. Vorsitzender: Haben Sie dort deutsche Zeitungen gelesen? Angeklagter: Jawohl. Vorsitzender: Haben Sie alsdann von dem Mord in Magdeburg gelesen? Angeklagter: Nein, ich habe davon erst gehört, als ich in Rio de Janeiro festgenommen wurde. Vorsitzender: Lesen Sie denn überhaupt Zeitungen? Angeklagter: Ich lese sehr viele Zeitungen. Vorsitzender: Und trotzdem haben Sie, solange Sie in Europa waren, niemals gelesen, dass in Magdeburg ein Apothekenbesitzer ermordet wurde und dass Sie des Mordes dringend verdächtig sind? Angeklagter: Ich habe niemals etwas von dem Morde gehört. Vorsitzender: Den gegen Sie erlassenen Steckbrief, der in zahlreichen Zeitungen erlassen wurde, haben Sie nicht gelesen? Angeklagter: Nein. Vorsitzender: Von wem hatten Sie das Geld zur Überfahrt nach Brasilien? Angeklagter: Die Dame in Monte Carlo gab mir 10.000 Mark. Der Angeklagte bemerkte ferner auf Befragen des Vorsitzenden, er habe in Rio de Janeiro unter dem Namen Andreas Walter gelebt und deutschen Sprachunterricht erteilt. Vorsitzender: Weshalb hatten Sie einen falschen Namen angenommen? Angeklagter: Ich fürchtete, wegen der Brillantenschwindeleien in Weißensee verfolgt zu werden. Der Angeklagte schilderte alsdann in ausführlicher Weise seine Verhaftung in Rio de Janeiro. Vorsitzender: treten Sie einmal an den Richtertisch. Sie haben im Jahre 1905 eine behördliche Eingabe geschrieben und haben, als Sie hier vom Untersuchungsrichter vernommen wurden, das Protokoll unterschrieben. Es gewinnt den Anschein, als ob Sie hier Ihre Handschrift absichtlich verstellt hätten. Angeklagter: Ich schreibe jetzt nur etwas dicker als früher. Vorsitzender: Sie haben auch Ihr Äußeres gegen früher verändert. Dem Angeklagten wurde eine Fotografie vorgelegt und ihm alsdann vom Vorsitzenden befohlen, seinen weißen Strohhut, Reisemütze und schwarzen steifen Filzhut aufzusetzen. Vorsitzender: Es ist jedenfalls auffallend, dass Sie leugneten, Nitter zu kennen, dass Sie bestritten haben, Knitelius zu heißen, dass Sie Ihre Handschrift verstellten und dass Sie sofort nach dem Morde spurlos aus Europa verschwanden. Ich bemerke Ihnen außerdem, dass Nitter Sie anfänglich nicht kennen wollte, später aber mit voller Bestimmtheit behauptet hat, dass Sie den Apothekenbesitzer Rathke erschossen haben. Angeklagter: Das kann Nitter unmöglich behaupten. Unter seinem Eide wird er bei seiner Behauptung nicht bleiben. Vorsitzender: Nitter hat absolut kein Interesse, einen Unschuldigen zu beschuldigen. Medizinalrat Dr. Käferstein nahm hierauf an dem Angeklagten Messungen vor. Es wurde alsdann Waffenhändler Schulz als Zeuge vernommen. Dieser war unmittelbar nach dem Morde an den Tatort gekommen. Er schilderte in ausführlicher Weise seine Wahrnehmungen. Der ermordete Rathke schrie: Haltet ihn, er hat geschossen! Rathke hatte auch noch so viel Kraft, um Nitter zu fassen. Rathke fiel sehr bald zu Boden und jammerte: Ich werde wohl sterben! Sehr bald verlor er das Bewusstsein. Rathke erzählte vorher, als er ins Kontor trat, sei sofort geschossen worden. Nitter bestritt, etwas begangen zu haben. Er sei zufällig in die offene Vorhalle eingetreten, da er etwas kaufen wollte. Dem Nitter sei sofort eine noch rauchende Pistole und ein Hammer abgenommen worden. Er, Zeuge, habe einen zweiten Mann fortlaufen sehen. Er sah dem Angeklagten ähnlich, er könne aber nicht sagen, dass es der Angeklagte war. Fräulein Rathke, Schwester des ermordeten Apothekenbesitzers, schilderte in eingehender Weise den Vorgang. Sie habe ihrem Bruder die erste Hilfe geleistet. Ihr Bruder habe ihr gesagt, er habe im Halbdunkel die Männer nicht erkennen können und sie für Bekannte gehalten. In demselben Augenblick, als er ins Kontor trat, sei geschossen worden. Medizinalrat Dr. Käferstein begutachtete, Rathke sei infolge der in den Bauch erhaltenen Schussverletzung am 28. Oktober 1908 an Bauchfellentzündung gestorben. Kriminalkommissar Eggert, Magdeburg, schloss sich im Allgemeinen den Bekundungen des Fräulein Rathke an. Nitter habe sich zunächst Schröder genannt und angegeben, seinen Komplizen nicht zu kennen. Erst nach einigen Tagen habe er zugegeben, dass es Knitelius war. Kriminalpolizeiinspektor Schmidt: Ich hatte sofort die Überzeugung, dass es sich um reisende Verbrecher handelt. Die reisenden Verbrecher sind ungemein gefährlich. Sie kommen gewöhnlich zu zweien oder dreien des Morgens aus einer Großstadt, zumeist aus Berlin, baldowern etwas aus, drehen alsdann das Ding und verduften eiligst wieder. Diese fahrenden Verbrecher teilen sich in verschiedene Gruppen. Eine Gruppe macht nur Geldschrankeinbrüche. Eine zweite Gruppe legt sich auf den Diebstahl von Wertsachen. Eine dritte Gruppe begeht Taschendiebstähle. Eine vierte Gruppe besteht aus Sonntagsdieben. Das heißt, sie verüben sonntagnachmittags in Wohnungen und Kontoren Einbrüche, da sie annehmen, dass niemand in der Wohnung oder im Kontor sei. Gewöhnlich vergewissern sie sich zunächst durch Klingeln, ob Menschen in der Wohnung sind. Nitter habe zunächst angegeben, er heiße Franz Schröder aus Hannover. Bei Nitter sei auch Tandelzeug, das heißt Einbruchwerkzeuge, gefunden worden. Er sagte, die habe er von seinem entkommenen Komplizen, von dem er nur wisse, dass er Fritz heiße. Er habe ihn erst am Abend vorher kennengelernt. Nitter wurde sofort fotografiert und das Bild nach Berlin geschickt. Von dort erhielten wir sogleich die telegrafische Nachricht, dass es Nitter sei. Sein Komplize sei wahrscheinlich Otto Knitelius. Als die Fotografie von Knitelius aus Berlin eintraf, wurde sie Nitter gezeigt. Dieser sagte sofort: Das ist Knitelius. Der hat allerdings geschossen. Da uns die Berliner Kriminalpolizei mitteilte, dass das Verbrecherpaar auch eine Reise durch Schlesien unternommen hatte, wandte ich mich an die Breslauer Kriminalpolizei. Diese bestätigte die Benachrichtigung der Berliner Polizei. Eine Eigentümlichkeit der reisenden Verbrecher ist es, sich nicht gegenseitig zu verraten. Sie geben erst dann ihre Komplizen an, wenn sie bestimmt glauben, dass letztere in Sicherheit sind. Eine weitere Eigentümlichkeit der reisenden Verbrecher ist, dass sie engste Verbindungen mit der Prostitution haben. Eine bekannte Magdeburger Prostituierte ist mit den beiden Verbrechern vorher zusammen gewesen. Maschinenmeister Hertwig. Er habe den Nitter mit festnehmen helfen. Bei diesem sei ein vollgeladener Revolver gefunden worden. Kriminalkommissar Weiland, Berlin. Der Angeklagte sei ihm als Juwelenschieber bekannt. Ob er in Berlin etwas Strafbares begangen habe, könne er nicht sagen. Sein, des Zeugen Spezialfeld sei die Verfolgung von Geldschrankeinbrechern. In Berlin werde bisweilen ein halbes Dutzend Geldschrankeinbrüche in einer Nacht begangen. Er habe gehört, dass der Angeklagte ein sehr schwelgerisches Leben in Berlin geführt habe. Die internationalen reisenden Einbrecher treten immer sehr nobel in eleganter Toilette auf. Die reisenden Verbrecher und auch die Juwelenschieber verkehren in Berlin zumeist im Café Opera unter den Linden. Verteidiger: Ist es nicht eigentümlich, dass zwei internationale reisende Verbrecher gerade nach Magdeburg kommen, um in eine Apotheke einzubrechen? Zeuge: Es ist möglich, dass ihnen gesagt wurde, es sei in der Apotheke Geld zu holen. Am zweiten Verhandlungstage wurde als erster Zeuge Kriminalkommissar Klinghammer vernommen. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden: Ich bin in Berlin Patrouillenkommissar. Es gehört zu meinen Obliegenheiten, in den Lokalen, die den Sammelpunkt von Verbrechern bilden, zu recherchieren und Kapitalsachen zu bearbeiten. Ich habe Knitelius und Nitter mehrfach beobachtet. Eines Tages erhielt ich eine anonyme Postkarte, in der mir mitgeteilt wurde, wenn ich Otto Knitelius kennenlernen wolle, dann solle ich nach der am Belle-Alliance-Platz belegenen Konditorei Baumgarten kommen. Dort traf ich einen rothaarigen jungen Mann, der sich mir als Nitter vorstellte. Dieser sagte mir, er mache mich auf Otto Knitelius aus Frankfurt am Main als auf einen der gefährlichsten internationalen Verbrecher aufmerksam, der unter dem Namen Turban auftrete. Vorsitzender: War dieser Nitter Detektiv? Zeuge: Er war allerdings vorübergehend Privatdetektiv. Ich bemerke, dass wir Fühlung mit dem Anhang des Verbrechertums suchen. Darauf beruhen in der Hauptsache unsere Erfolge. Wir nennen diese Leute Vigilanten. Selbstverständlich prüfen wir die Angaben der Vigilanten aufs Sorgfältigste und haben diese Leute auch genau im Auge. Ich bemerke noch, dass wir diese Vigilanten im Allgemeinen nicht preisgeben. Wir haben das Zeugnisverweigerungsrecht und nennen im Interesse des Dienstes die Namen der Vigilanten nur im dringendsten Notfall. Vorsitzender: Haben Sie für diese Verhandlung die Erlaubnis zur Aussage von Ihrer vorgesetzten Behörde? Zeuge: Ja. Ich stelle nun fest, dass Knitelius ein Juwelenschieber sei, der im Verdacht steht, in Frankfurt am Main an verschiedenen Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Ich stelle ferner den intimen Verkehr des Knitelius mit der Zimmermann und der Bethke fest. Ich stelle fest, dass Knitelius die Bethke Herrn von P. für 10.000 Mark angeboten und auch einen Erpressungsversuch gegen letzteren unternommen habe. Ich hielt zunächst den Herrn von P. für fingiert, da ich mir nicht denken konnte, dass ein Mann, der der Armee angehört, derartige Sachen macht. Ich erfuhr aber zu meinem Erstaunen, dass dieser von P., der Sohn eines Majors war, tatsächlich in der angegebenen Weise mit Knitelius in Verbindung stand. Eines Abends begab ich mich in das unter den Linden belegene Café Westminster. Dort verkehrte, insbesondere in dem hinteren Billardsaal, das internationale Verbrechertum. Juwelenschieber, Einbrecher, Wechselschieber und andere dunkle Existenzen mehr. Ich sah dort Knitelius und erklärte ihm, ich sei genötigt, ihn festzunehmen. Knithelius sagte, er wisse nicht, weshalb ich ihn verhaften wolle, er gehe aber gern mit, da er schon längst einmal zu mir nach dem Polizeipräsidium kommen wollte. Vorsitzender: Welche Veranlassung hatten Sie, Knithelius zu verhaften? Zeuge: Ich hatte die Überzeugung, dass Knithelius ein gefährlicher internationaler Verbrecher war. Ich wusste außerdem, dass er gegen von P. einen Erpressungsversuch unternommen und diesen beleidigt hatte. Ich hielt es deshalb im Interesse der Sicherheit für geboten, den Mann für den polizeilichen Erkennungsdienst festzustellen. Ich führte Knithelius, der sich Turban nannte, nach dem nächsten in der Mittelstraße belegenen Polizeibüro. Von dort ließ ich ihn mittels grünen Wagen nach dem Polizeipräsidium schaffen. Knithelius bat, auf seine Kosten in einer Droschke nach dem Alexanderplatz fahren zu dürfen. Ich wollte aber einem solchen Verbrecher diese Vergünstigung nicht gewähren. Am folgenden Morgen ließ ich mir Knithelius vorführen. Ich führte ihn alsdann dem Untersuchungsrichter vor, dieser lehnte aber den von mir beantragten Verhaftungsbefehl ab. Ich musste deshalb Knithelius wieder entlassen. Ich habe Knithelius weiter scharf beobachtet und ließ bei der Bethke und der Zimmermann Haussuchung halten. Ich fand bei Knithelius, bei dem ich ebenfalls Haussuchung vornahm, eine Browning-Pistole und einen Hammer. Die Browning-Pistole ist eine der gefährlichsten Waffen, sodass das Berliner Polizeipräsidium schon in Erwägung gezogen hat, die Browning-Pistole zwecks Benutzung für die Beamten überhaupt abzuschaffen. Mit einer Browning-Pistole ist es möglich, 5 Menschen mittels eines Schusses zu töten. Ich sagte deshalb zu Knithelius: Wenn Sie sich eine Waffe zur Verteidigung anschaffen wollen, dann genügt es doch, dass Sie sich einen Revolver kaufen. Knithelius antwortete: Ich habe die Browning-Pistole für 1,50 Mark von einem Manne namens Rosenstiel im Café Opera gekauft. Dadurch hatte sich Knithelius der Hehlerei schuldig gemacht. Der Angeklagte verkehrte außerdem im Café Maxim, auch ein Sammelpunkt für alle möglichen Verbrecher. Auf Befragen des Verteidigers bekundete der Zeuge, Nitter habe augenscheinlich durch seine Angaben die Maßnahmen der Polizei wissen wollen. Nitter habe ihm erzählt, er sei eines Nachts mit Knithelius in Berlin die Friedrichstraße entlang gegangen. Da habe er beobachtet, dass Knithelius jedes Haus mittels Dietrichs ohne weiteres öffnen konnte. Die Bethke hatte in Charlottenburg eine sehr elegant eingerichtete Wohnung. Sie war ungemein schwer zu einer Aussage zu bewegen. Sie war anscheinend in Knithelius ungemein verliebt. Vorsitzender: Herr Kommissar, sind Sie der Ansicht, es könnte möglich sein, dass der Angeklagte aus Anlass von Juwelenschwindeleien, die er angeblich in Weißensee bei Berlin begangen hat, aus Europa geflüchtet ist? Zeuge: Ich halte das für absolut unwahr. Es ist noch niemals vorgekommen, dass ein Juwelenschieber die Flucht ergriffen hat, zumal es kaum möglich ist, die Leute strafrechtlich zu fassen. Kriminalkommissar Krüger in Berlin, dessen Spezialfach die Beobachtung der Juwelenschieber ist, könnte Näheres bekunden. Auch der Juwelier Fischer in Berlin, Königgrätzer Straße 28, kann hierüber nähere Auskunft geben. Verteidiger: Waren Sie berechtigt, den Angeklagten im Hotel Westminster zu verhaften? Zeuge: Ich hatte genügende Verdachtsgründe, dass der Angeklagte sich strafbarer Handlungen schuldig gemacht habe. Ich verbitte mir im Übrigen eine Kritik meiner Amtshandlungen. Vorsitzender: Ich muss Ihnen bemerken, Herr Kriminalkommissar, dass der Herr Verteidiger das Recht hat, diese Frage zu stellen. Kriminalkommissar Klinghammer bekundete ferner: Eines Tages kam Knithelius zu mir ins Büro und beschwerte sich, dass sein Bild im Verbrecheralbum stehe. Er sei doch kein Verbrecher. Ich sagte ihm wahrheitsgemäß, sein Bild sei nicht im Verbrecheralbum. In das Album kommen nur Leute, die rechtskräftig wegen eines Verbrechens verurteilt worden sind. Ich legte auch dem Angeklagten das Album vor, damit er sich selbst überzeugen konnte, dass sein Bild nicht darin enthalten sei. Angeklagter: Weiß sich der Herr Kriminalkommissar zu erinnern, dass er einen Brief, den er bei mir fand, zu meinen Gunsten hat verschwinden lassen, weil er mich als Spitzel benutzen wollte? Bewegung im Zuhörerraum. Klinghammer: Ich erkläre diese Behauptung des Angeklagten für eine grobe Lüge. Ich habe ein öffentliches Amt und werde niemals eine Handlung begehen, durch die ich ins Zuchthaus kommen kann. Ich erkläre diese Behauptung des Angeklagten als frei erfunden. Angeklagter: Es waren damals falsche Dollarnoten im Umlauf. Ich sollte dem Herrn Kommissar zur Feststellung der Fälscher bzw. Verbreiter behilflich sein. Auf ferneres Befragen bemerkte der Zeuge: Als der Mord in Magdeburg in Berlin bekannt wurde, sagte mir Privatdetektiv Krumme: Nitter ist bei mir eine Zeit lang Detektiv gewesen. Hätte ich nur die Sache früher erfahren, Knitelius habe ich am 27. Oktober noch in Berlin gesehen. Der Umstand, dass der Komplize Nitters sich als in Mainz geboren in den Anmeldezettel einschrieb, spricht auch für die Täterschaft des Knitelius. Letzterer spricht unverkennbar süddeutschen Dialekt. Er konnte sich nicht als aus Norddeutschland stammend ausgeben. Kriminalkommissar Weiland, Berlin, bekundete auf Befragen des Vorsitzenden: Ein Mann namens Lange in Berlin besorgt in der Hauptsache Juwelenschieberwaren. Auf Antrag des Staatsanwalts wurde beschlossen, den Kriminalkommissar Krüger, Berlin, telegrafisch zu laden. Es sollte alsdann der Komplize des Angeklagten, Nitter, als Zeuge vernommen werden. Der Staatsanwalt beantragte während der Vernehmung des Nitter, den Angeklagten aus dem Saale zu führen. Es sei bekannt, dass der Angeklagte durch seinen eigentümlichen Blick den Zeugen beeinflussen könnte. Vorsitzender: Ich muss bemerken, dass dem Angeklagten die Zeugenaussage jedenfalls mitgeteilt werden und ihm Gelegenheit gegeben werden muss, in Gegenwart des Zeugen sich darauf zu äußern. Verteidiger: Ich widerspreche dem Antrage. In einem Prozess, wo es sich um die schwerste Strafe handelt, die das Gesetzbuch kennt, ist es dringend geboten, dem Angeklagten volle Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. Wenn ein so wichtiger Zeuge wie Nitter in Abwesenheit des Angeklagten vernommen wird, dann ist die Verteidigung in hohem Maße beschränkt. Der Gerichtshof beschloss nach kurzer Beratung zunächst einen Strafanstaltsbeamten über die Glaubwürdigkeit des Nitter zu vernehmen. Alsdann werde sich der Gerichtshof über den Antrag des Staatsanwalts schlüssig machen. Fräulein Johanna Vogt: Sie habe am Abend des 24. Oktober 1908 zwei junge Männer in Magdeburg gesehen. Nach der Fotografie habe sie Nitter sofort wiedererkannt. Der Angeklagte sehe der Figur und Haltung nach dem zweiten Manne ähnlich, mit Bestimmtheit könne sie aber nicht sagen, dass es der Angeklagte war. Schneidermeister Bericke und Tochter bekundeten: Am Abend des 24. Oktober 1908 haben zwei junge Leute, von denen sich einer Hans Schröder aus Breslau kommend nannte, bei ihnen in der Anhaltstraße hier selbst ein Zimmer für eine Nacht gemietet. Den einen habe sie nach der Fotografie sofort wiedererkannt, allem Anscheine nach sei der Angeklagte der zweite Mann, mit Bestimmtheit könne sie das aber nicht behaupten. Strafanstaltssekretär Klink, Groß-Strelitz: Er habe mehrfach mit Nitter über die Tat in Magdeburg gesprochen. Nitter habe stets gesagt, der Mittäter war Knitelius. Er habe unter dem Einfluss von Knitelius gestanden. Nitter hegte die Befürchtung, dass er infolge der Verhandlung gegen Knitelius strenger bestraft werden könnte. Verteidiger: Der Angeklagte ersucht, ihm Gelegenheit zu geben, mit mir dieses Punktes wegen auf einige Augenblicke allein sprechen zu dürfen. Der Vorsitzende unterbrach die Sitzung und gestattete, dass der Angeklagte im Beisein eines Schutzmanns und eines Gefängniswärters mit dem Verteidiger sich besprach. Nach Beendigung der Konferenz wiederholte der Staatsanwalt den Antrag, den Zeugen Nitter in Abwesenheit des Angeklagten zu vernehmen. Der Verteidiger widersprach dem Antrage. Der Angeklagte bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, dass er sich den Ausführungen seines Verteidigers anschließe. Nach längerer Beratung verkündete der Vorsitzende: Da zu befürchten ist, dass der Zeuge Nitter in Anwesenheit des Angeklagten nicht die Wahrheit sagen wird, hat der Gerichtshof beschlossen, den Zeugen Nitter in Abwesenheit des Angeklagten zu vernehmen. Der Angeklagte ist hinauszuführen. Unter allgemeiner Spannung wurde darauf Nitter, ein mittelgroßer, bartloser, rothaariger Mensch von 24 Jahren, als Zeuge in den Saal geführt. Er wurde vom Vorsitzenden in eindringlichster Weise ermahnt, die Wahrheit zu sagen, niemandem zuliebe und niemandem zuleide. Der Zeuge äußerte alsdann auf Befragen des Vorsitzenden, und zwar in ziemlich gewähltem, fließendem Deutsch, er sei wegen eines Einbruchdiebstahls in Breslau und des hier in der Hirschapotheke begangenen Einbruchs mit 6 Jahren Zuchthaus bestraft, davon habe er bereits 1,25 Jahr verbüßt. Er sei in Berlin mit Knithelius bekannt geworden. Eines Tages habe er sich mit Knithelius über das internationale Leben unterhalten. Auf Vorschlag von Knithelius, so etwa fuhr Nitter fort, beschlossen wir, nach Magdeburg zu fahren. Ich fuhr Sonnabend, den 24. Oktober, 1 Uhr mittags nach Magdeburg. Knithelius wollte nachkommen. Wir wollten in Magdeburg Juwelen versetzen und uns die öffentlichen Häuser ansehen. Hier traf ich zufällig einen Bekannten aus Berlin, der mir als Einbrecher bekannt war. Er wurde seiner schönen schwarzen Haare wegen der schwarze Arthur genannt. Dieser machte sofort den Vorschlag, einen Einbruch zu begehen. Da ich nur noch wenig Geld hatte, erklärte ich mich einverstanden. Gegen 8 Uhr abends traf Knithelius in Magdeburg ein. Ich hatte mich in der Anhaltstraße einquartiert und versuchte, Knithelius bei denselben Wirtsleuten unterzubringen. Da aber dort kein Zimmer mehr zu haben war, der schwarze Arthur wohnte bereits dicht neben meinem Zimmer, mietete sich Knithelius im Vorderhaus ein Zimmer. Ich besuchte alsdann mit Knithelius ein Varieté-Theater und darauf mehrere Cafés. Am folgenden Tage gingen wir zusammen Mittagessen. Ich erzählte dem Knithelius, dass ich den schwarzen Arthur, der als Einbrecher aus Berlin bekannt sei, getroffen und dass mir dieser den Vorschlag gemacht habe, einen Einbruch zu begehen. Knithelius sagte: »Solche Dinge sind mir zu kleinlich. Mache deine Einbrüche mit wem du willst, ich mache nicht mit.« Ich traf einige Zeit später den schwarzen Arthur. Mit diesem ging ich durch mehrere Straßen. Vorher hatten wir uns geladene Revolver eingesteckt. Wir sahen uns um, wo etwas zu stehlen war. Zunächst versuchten wir, in eine Drogerie einzudringen. Das gelang uns aber nicht. Wir kamen schließlich an der Hirschapotheke am breiten Weg vorüber. Wir beschlossen, in die Apotheke einzudringen. Nachdem wir verschiedene Kasten aufgezogen hatten, hörten wir plötzlich schließen. Die Tür ging auf und ein Mann stand vor uns. In diesem Augenblick krachte ein Schuss. Ich wusste gar nicht, was geschehen war. Ich sah aber den Mann zusammenbrechen. Der schwarze Arthur nahm Reißaus, ich flüchtete ebenfalls, wurde aber von einem Radfahrer verfolgt. Ich wurde schließlich gefasst. Ende von Abschnitt 42.